Schiffer heim an die hellen Strom. Von fernen Inseln, wo er geerntet hat, wohl möchte ich gern zur Heimat wieder. Ach, was hab ich wie Leid geerntet, ach, was hab ich wie